Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Meine Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Offene Sendung, freie Themennacht heute hier bei uns. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Anja und ist 18 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Anja. Dein Thema? Also es geht um eine Freundin von mir. Ja. Sie hat sich prostituiert. Oh. Ja. Wie, so richtig professionell oder mal einmal? Ja, einmal, so viel ich weiß. Aber sie plant das öfters zu machen, oder? Ja, das scheint mir so. Aha. Wie kam es dazu? Keine Ahnung, das weiß ich selber nicht. Also sie hatte irgendwie Geldnöte, Geldschwierigkeiten. Mhm. Ja, und dann irgendwann stand sie vor meiner Tür, wollte mich besuchen, so wie öfters. Ja. Und dann erzählt sie mir ganz trocken, ja, ich habe für 50 Mark gemacht. Für 50 Mark hat sie es gemacht? Ja. Wo hat sie es gemacht? Das weiß ich selber nicht, da habe ich nicht so genau nachgefragt, weil ich im ersten Moment ziemlich schockiert war. Du warst schockiert? Warum warst du schockiert? Weil, nicht, dass sie sich prostituiert hat, also das ist nicht schlimm für mich, aber dass sie es so billig macht. Ach so. Sie halt Ach so. So wenig Geld dafür nimmt. Ich dachte, du wärst völlig empört, dass sie das macht. Nein, du bist empört, weil sie es zu billig gemacht hat. Ja, nein, empört, weil sie es macht auch, weil das hat mich natürlich auch schockiert. Ja. Aber ich meine, Prostitution, ich meine, das ist für mich ein Beruf wie jeder andere. Also ich habe ja. da nichts gegen. Ja, okay. Ja. Wie alt ist denn deine Freundin? Sie ist 26. 26? Ja. Also stark älter als du. Ja. 50 Mark hat sie. Was ist denn da abgegangen für die 50 Mark? Hat sie dir das erzählt? Da habe ich gar nicht nachgefragt. Das wollte ich auch ehrlich gesagt gar nicht wissen. Vielleicht weiß ich nur ein bisschen streicheln oder so. Ja, trotzdem. Kraulen im Nacken für 50 Mark. Ja, weiß ich nicht, aber so wie das rüberkam, war das ein bisschen mehr. Ja. Wie viel würdest du denn sagen, sollte man dann doch da nehmen? Ja, 200-300 Mark. 200-300 Mark. Ja. Wärst, das würde ich schon verlangen. Wärst, so viel sollte eine Frau sich wert sein. Sogar noch mehr. Ja. Eigentlich. Wärst du dabei für 200-300 Mark? Nein, also ich nicht. Also ich könnte Definitiv mir das nicht. Selber nicht vorstellen. Ja. Nein. Also deine Position ist so, das ist ein Job wie jeder andere. Wer es denn machen möchte, soll es tun, finde ich auch. Aber dann auch mit ordentlichen Einkünften. Ja, für genau. dich wäre es nichts. Also für mich wäre es absolut nichts. Nee. Hast du die Vorstellung oder die Vermutung, dass das jetzt weitergeht, dass sie das weiterhin öfters machen wird? Ja, das habe ich allerdings. Mhm. Weil sie sagte auch, ach so schlimm war das gar nicht. Und weiß ich nicht. Hast du den Eindruck, dass sie das ganz gut verkraftet hat? Oder? Ja, ich denke schon, dass sie das ganz gut verkraftet. Mhm. Also du meinst auch, ist das ein Job auch für sie? Aber ja, das kann ich so genau nicht sagen. Also ich glaube, auf Dauer wäre das für sie auch nichts. Das würde sie auf Dauer, glaube ich, auch fertig machen. Aber du hast ihr den freundschaftlichen Rat gegeben, wenn schon, denn schon, dann auch Kohle. Ja, dann wenn schon, dann richtiges Geld. Ja. Ist eine ungewöhnliche Reaktion für eine Freundin. Ich dachte jetzt wirklich am Anfang, dass du die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen hast. Und, ja, wie kannst du bloß? Nee, ich meine, schockiert war ich schon darüber etwas. Aber ich meine, das ist für mich nicht schlimm. Jeder Mensch soll das tun, was er für richtig hält. Ne? Ja. Und wenn das halt dieser Weg ist, soll es dieser Weg sein. Nur nicht so. Die Einstellung von Anja war das, 18 Jahre. Ja. Kurzes Gespräch, kurzes Statement, aber klare Sache, ne? Ja. Ja, ich danke dir. Alles klar. Alles Gute. Okay. Tschüss. Tschüss. 0800 5678 111, heiße Nummer hier zu mir, kostenfrei. Und auch kostenfrei die Faxnummer 0800 5678 110. Ich sage euch jetzt schon mal und im Laufe der Sendung noch ein paar Mal, für die, die so reinzappen, wie unser Thema morgen heißt, das ist ein bisschen schwierig, ein bisschen heikel. Das Thema morgen heißt Wunder und Zauberei. Und ich möchte mich mit euch unterhalten über Wunder. Vielleicht, wenn ihr durch ein Wunder geheilt worden seid, durch ein Wunder gerettet worden seid, wenn ihr wundersame Erscheinungen hattet oder ob ihr Erfahrungen habt mit Telepathie, mit Hellsehen, mit Voodoo, mit Geistern, mit Engeln und so etwas. Das ist das Thema morgen Nacht. Jetzt sind wir ganz frei in der Themenauswahl. Und das Thema jetzt bestimmt Claudia. Und Claudia ist 32 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Claudia. Guten Morgen. Claudia, ja, dein Thema. Mein Thema ist Sucht. Sucht. Ja. Bist du eine süchtige Frau? Ich bin eine süchtige Frau, sehr süchtig sogar. Ja, nach was bist du süchtig? Auf Parkplätzen. Bitte? Sex auf Parkplätzen. Sex auf Parkplätzen? Ja. Du bist süchtig nach Sex auf Parkplätzen? Ja, richtig. Erzähl mal ein bisschen genauer, was passiert da? Also, ich fahre seit zwei Jahren zu Parkplätzen, suche mir da einzelne Männer raus, fahre mit denen woanders hin und habe mit denen Sex. Aha. Wie habe ich mir das genau vorzustellen? Du fährst mit deinem Auto dahin? Ja, richtig. Nachts wahrscheinlich, ne? Oder am Tage auch? Nee, nachts. Ja. So, dann sitzt du. In der Regel sind diese Parkplätze ja recht dunkel, ne? Ja, richtig. Sind das Parkplätze übrigens an der Autobahn oder irgendwelche Parkplätze? Auch an der Autobahn, aber mittlerweile gibt es ja überall so Parkplätze. Ja. Dann sitzt du in deinem Auto, in deinem dunklen Auto auf einem dunklen Parkplatz. Wie geht das dann weiter? Kommuniziert man da? Dann steige ich aus. Und am Anfang war es so, dass ich den Parkplatz kennengelernt hatte, weil ich Stress mit meinen Eltern und Freunden und alles hatte. Und wollte alleine sein. Bin dann auf so einem Parkplatz gefahren und habe mich jemand angesprochen, ob ich wüsste, auf welchem Parkplatz ich wäre. Dann habe ich gesagt, nein. Und dann klärte er mich auf. Ja, und dann haben wir zwei dann Sex gehabt. Und dann kamen dann noch andere zu, die zugucken wollten oder die zugeguckt haben. Das passierte alles auf dem Parkplatz. Ja, richtig. Gut, so fing's an. Aber wie kommt ihr zueinander, wenn du dann, wie gesagt, in einem dunklen Auto sitzt? Klopfen dann Männer an die Scheibe? Gucken die mit der Lampe da, mit der Taschenlampe oder wie? Nee, die kommen automatisch zum Auto, erkennen, dass da eine Frau drin sitzt. Und entweder holen sie sich nur am Auto einen runter oder klopfen dann drehe ich die Scheibe runter. Man unterhält sich und... Wie, Moment mal, du sitzt im Auto, die Scheibe ist hochgedreht und die Männer onanieren vor der hochgekurbelten... Das ist ja krass. Ja. Das ist ja wirklich heftig. Die wissen gar nicht, wie du aussiehst und... Nein. Die holen sich in dem Moment einen runter, nur weil sie sehen, dass da eine Frau drin sitzt. Ekelt dich das nicht an? Eigentlich nicht, nein. Nein. So, manchmal drehst du auch die Scheibe runter und dann kommst du zu einem Gespräch. Ja, dann kann man sich auch so ein bisschen sehen, obwohl es wahrscheinlich doch sehr finster ist. Ja, manchmal beten ja auch, dass ich meine Scheiben runterdrehe. Und mein Licht anmacht. Das Licht anmacht. So, dann kommuniziert er miteinander und sagt, okay, wir machen es jetzt. Ja, richtig. Wenn die sympathisch sind, dann fahre ich mit denen weg und dann... Machst du das einfach so zur Freude, zum Spaß oder nimmst du Geld dafür? Nee, ich nehme kein Geld dafür. Du nimmst kein Geld dafür? Nein, kein Geld. Ist dann ja auch eine gefährliche Sache. Dann setzt du dich in ein Auto. Dein Auto bleibt dann auf dem Parkplatz stehen? Nicht immer. Manchmal fahre ich auch mit. Und fährst aber dann in die Wohnung von dem Mann? Nee, wir fahren zu anderen stillgelegenen Plätzen. Ach so. Ja, damit also in der Wohnung fahre ich nicht, auf keinen Fall. Ach so, ihr fahrt zu anderen Plätzen, damit ihr nicht gestört werdet und keine Spanner um euch herum stehen. Ja, richtig. So, dann geht's da zur Sache, dann schiebt ihr ein Nümmerchen. Ja, richtig. Und fährst du dann wieder zurück auf deinen Parkplatz? Dann fahre ich wieder zurück zu den einzelnen Parkplätzen und suche mir dann andere noch aus. Wie viel Mal machst du das so hintereinander an einem Abend? So viel wie da sind. Also. Ja, fünf? Drei? Ja, mehr als fünf. Mehr als fünf auf jeden Fall. Mehr als fünf auf jeden Fall? Ja, richtig. Das ist aber Wahnsinn. Ja. Also, wenn ich mir vorstelle, du fängst da an, wann wird es dunkel im Moment? Um 11 oder so? Und wie? Dann bist du bis in die frühen Morgenstunden auf Tour. Ja, richtig. Und hast Sex mit immer ganz verschiedenen Partnern, die du gar nicht kennst. Und warum machst du es? Aus Sucht, weil ich absolute Sucht habe. Ist das auch noch, hat das mit sexueller Erregung und Leidenschaft noch was zu tun? Ja, doch. Das schon? Sonst würde ich es nicht machen, ja. Wie lange, seit zwei Jahren sagst du, machst du das schon? Ja, richtig. Hast du auch noch einen Partner? Nein, auf keinen Fall. Weil er hätte ja auch sein können, es gibt ja alles. Nee. Jede Nacht? Es hat sich mittlerweile aber so ergeben, dass ich mehrere Männer habe, die dann aufpassen. Wie aufpassen? Achso. Auf mich. Aber mit denen hast du dann auch Sex und die passen auch ein bisschen auf dich auf, oder? Ja, richtig. Und warum passen die auf dich auf? Damit Kondome genommen werden zum Beispiel. Ja. Ich meine, die Frage anders. Bekommen die irgendwie noch Kohle von dir, dass sie auf dich aufpassen? Musst du denen Geld geben? Nein, das nicht. Das geht alles locker ab. Gutes Stichwort gerade, Kondome. Läuft denn alles immer mit Kondomen? Ja, richtig. Darauf legst du Wert? Ja, darauf lege ich absoluten Wert. Mhm. Du, beschreib doch mal die Männer, die mit denen du da Sex hast. So in der Regel, was sind das für Männer? Das sind ganz unterschiedliche Männer. Also da habe ich keinen bestimmten Typ. Da muss nur die Sympathie rüberkommen. Mhm. Wenn sich da schon einer neben mein Auto stellt und schon unaniert, dann habe ich da schon keine Lust drauf. Die müssen schon mit mir vorher sich unterhalten haben. Ach so. Aber so auf das Äußere legst du nicht so großen Wert? Meistens sehe ich das nicht. Nee, das eigentlich. Das nicht. Ja. Also die müssen ein paar Worte mit dir reden und das musst du einigermaßen sympathisch finden. Ja. Und dann ist es dir egal, wie die aussehen. Ob die alt, jung, dick, dünn sind, ist egal. Ja, ja, ja. Gibt es irgendwas, worauf du doch Wert legst? Beispielsweise Sauberkeit? Oder ist das Sauberkeit auch? Auf jeden Fall, ja. Aber da kannst du ja auch nicht immer denen gleich in die Hose gucken, ob die sich gewaschen haben, ne? Nee, das nicht, aber der Geruch kommt schon rüber. Und wenn es dann zu heftig ist, dann sagst du, nee, Junge, ist nicht? Gab's ja. Das schon? Ja, das kannst du auch schon. Jetzt muss ich nochmal fragen, das ist ja nun wirklich eine krasse Sache. Mindestens fünf in einer Nacht. Mhm. Ist das wirklich jede Nacht, dass du das machst? Jede Nacht, ja. Deswegen sagte ich ja, das ist zur Sucht geworden, ja. Heute Nacht warst du schon unterwegs? Nein, ich bin gerade auf dem Parkplatz. Du bist jetzt gerade auf dem Parkplatz? Ja. Beschreib mal, was sich da gerade tut auf dem Parkplatz. Hier stehen einige Autos. Mhm. Und stehen noch einige Männer ums Auto rum. Mhm. Und zwei, die ich sehr gut kenne, die sitzen im Auto und hören sich das jetzt an hier. Die wissen aber auch, was los ist. Ja. Wie ich drauf bin, wie es jetzt momentan in mir läuft. Ja. Ja. Es könnte also sein, dass gleich jemand an die Scheibe klopft und sagt und will irgendwas von dir. Irgendwie. Ja, richtig. Ja. Aber es onaniert keiner im Moment vor der Scheibe. Nee. Bin ich schon mal beruhigt. Ja. Klingt wirklich sehr heftig und sehr krass, Claudia. Willst du mal mit einem sprechen? Nee, lass uns beide reden. Das ist jetzt wichtiger und interessanter. Aber das ist mittlerweile zur Sucht geworden. Wie gesagt, ich fahre jeden Abend. Ich muss morgens ganz früh aufstehen. Was machst du vom Beruf? Ich bin Seilerin. Was bist du? Seilerin? Was ist das? Ja, das ist eine Seilerei. Ach, wo Seile hergestellt werden? Ja, richtig. Ach, das nennt man Seilerin, habe ich auch noch nie gehört. Ja. Beruf Seilerin, ja. Mhm. Also du bist den ganzen Tag wirklich berufstätig und auch körperlich belastet. Ja. Und dann machst du das abends. Wie empfindest du denn dieses Leben, was du führst? Einerseits sehr schön, weil ich den Text genieße. Mhm. Aber andererseits ist das jetzt so zur Sucht geworden, dass ich auch manchmal denke, das geht halt nicht mehr so weiter. Ne? Ich glaube auch, wenn jemand schon von irgendeiner Sache sagt, ich bin danach süchtig, dann ist dieser Mensch nicht zufrieden und glücklich mit seinem Leben. Ne? Weil er nämlich dem ausgesetzt ist und machtlos letztendlich dem gegenübersteht. Ja. Wie kam denn das, dass das vor 2 Jahren, du hast gerade nur so einen äußerlichen Anlass gesagt, so sehr anfing? Ist da vielleicht eine Ehe irgendwie eingebrochen oder hat dich ein Freund verlassen? Oder? Mein Ex-Freund hat mich ziemlich verletzt, 1997. Mhm. Der hat mich misshandelt. Ah ja. Ja, und da hat mir erstmal die Tür eingetreten und dann hat er mich mit dem Messer verletzt und alles. Ach so. Mit einer Pistole gedroht und so weiter. Hattest du denn vorher eine geregelte oder normale Sexualität? War das nicht so überdurchschnittlich wie jetzt? Doch, geregelt war das. Die Sexualität war super. Die war gut, aber auch nicht so stark ausgeprägt wie jetzt. Nein, überhaupt nicht. Ich habe schon noch gar nicht dran gedacht. Ich bin eigentlich eine treue Seele. Mhm. Wenn ich eine Beziehung habe, auf jeden Fall. Stichwort Beziehung. Hast du denn nicht doch heimlich ab und an die Sehnsucht wieder oder vielleicht eine Beziehung zu finden, eine Liebe zu finden? Nee, weil ich Angst habe, der wird genauso wie der, wie mein Ex-Freund. Mhm. Von daher habe ich Angst vor jeder Beziehung. Ich weiß nicht, wie der Mensch sein soll. Du redest selbst von einer Sucht, von einer Sexsucht auf diesen Parkplätzen. So macht sich das dann nun mal deutlich bei dir. Wärst du denn bereit, gegen diese Sucht etwas zu unternehmen? Ich bin bereit, auf jeden Fall. Deswegen habe ich angerufen. Ja, ich glaube nämlich auch, dass du dann richtig was richtig Ernsthaftes unternehmen musst, in Richtung Psychologen, Sexualtherapeuten und so weiter. Da würde ich dir gerne behilflich sein mit meinem Psychologen im Hintergrund, dem Peter, der heute da ist. Ja. Ich glaube, dass du dringend in eine gute und seriöse Beratung und Behandlung musst, Claudia. Ganz dringend. Ich glaube nicht, dass das auf Dauer ein Leben ist, was du da führst. Und wenn du selbst schon immer von Sucht redest, sind das für mich Warnsignale, dass das aufhören muss, dass da irgendeine andere... Vor allem habe ich Angst, bis jetzt ist alles gut gegangen. Ne? Mhm. vor allem habe ich Angst, dass mir irgendwann mal was passiert und dann... Das kommt auch noch hinzu. Bin ich selber schuld, ne? Genau. Also es kann dir wirklich was passieren, dass du in die Fänge eines Verbrechers gelangst. Du kannst dir doch die eine oder andere Krankheit holen, auch wenn man sich vorsieht. Ja. Kann es passieren. Und abgesehen natürlich von den schweren Verletzungen oder Nachwirkungen in deiner Seele, ne, die das unbedingt. Okay. Du legst bitte auf. Ja. Und wir rufen dich so schnell wie möglich zurück, bevor da ein Mann bei dir an der Scheibe anklopft. Der Peter wird das sein und der wird dir einige, ich bin sicher, gute Ratschläge geben können. Okay. Ja, liebe Claudia, unternehme was und ich wünsche alles Gute. Jürgen? Ja? Ich wollte dir nochmal sagen, vielen, vielen, vielen Dank von dir. Du hast mir schon sehr oft geholfen. Ich danke und dir. Deine Sendung ist spitzenmäßig. Ich danke dir sehr herzlich. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss, Claudia. So, jetzt sind wir verbunden mit Sandra. Hallo Sandra. Hallo. Sandra ist 21 Jahre alt. Ja. Guten Morgen. Mein Thema ist Sexbeziehung. Sexbeziehung? Ja. Oder Sexbeziehungen? Also Sexbeziehung. Sexbeziehung. Also, ja. Sexbeziehung. Genau. Wir sind neben Loriot. Nein. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Macht nichts, ich auch. Erzähl, was meinst du genau damit? Also das Ganze geht jetzt schon seit einem Jahr. Mhm. Ich habe den Typ in der Dating-Line kennengelernt und haben uns ganz normal getroffen und habe halt damals auf Beziehung gehofft. Das war leider nicht so. Mhm. Dann hat sich das Ganze halt so entwickelt. Wir haben uns getroffen und dann ging es halt dahin, da sind wir halt im Bett gelandet. Und bis jetzt halt... Seit einem Jahr, wie gesagt, läuft es und habe die ganze Zeit das auch so im Griff gehabt, von wegen, ein bisschen Spaß und so, bin halt Single. Und seit letzter Zeit kriege ich halt nicht mehr so ganz im Griff, was Gefühle angeht. Das heißt, du bist auf dem besten Wege dazu, dich in den zu verlieren, obwohl er nur Sex von dir haben will. Und es ist eine Sexbeziehung, wie du sagtest, auch ja ist. Wie oft habt ihr Sex miteinander? Ja, auch nicht allzu oft. Also wenn es hochkommt, vielleicht ein, zwei Mal im Monat. Das ist halt so blöd, weil der hat auch noch eine Freundin. Und er ruft dann bei dir immer an und sagt, können wir uns treffen? Ja, genau. Zeit. Das kann von dir auch gar nicht ausgehen, weil er gebunden ist. Also bis jetzt, wenn ich ehrlich bin, nur ein, zwei Mal, weil ich ihn nie erreichen kann. Das heißt, wenn ich anrufe, dann legt er ständig auf wegen seiner Freundin. Und das Handy ist jetzt auch seit neuestem tot. Also ich muss echt Glück haben, wenn er mal dran geht und dass er halt mal sagt, okay. Also keine tolle Rolle, die du hast, ne? Ja. Würde ich so sagen. Also ich würde sagen, er meldet sich halt immer und ich muss immer springen, so nach dem Motto. Und da habe ich keinen Bock mehr drauf und da habe ich ihn darauf angesprochen, dass ich gemeint, hier, bla bla. Und dann meinte er, ich denke, es wäre geklärt zwischen uns und wir haben nur eine Sexbeziehung und du weißt, dass ich die Freundin habe und dass ich die liebe. Mhm. Also wenn du sie lieben würdest, dann wärst du das gar nicht bei mir. Und Sandra, war das denn richtig so geklärt? Habt ihr das damals so besprochen? Hier zwischen uns läuft nur Sex und sonst nichts? Ja, bei ihm war es halt geklärt. Ich habe halt immer noch die Hoffnung gehabt, dass halt von ihm so ein bisschen Gefühl rüberkommt. Hat er dir das denn damals so gesagt? Hier, pass auf, Sandra, für mich ist es eine reine Sexbeziehung? Eigentlich schon. Das hat er schon gesagt. Also das ist ja okay, ne, von seiner Seite aus. Ja, also ich habe halt auch gedacht, so ein bisschen Spaß nebenbei, aber dann habe ich ihn halt lieb gewonnen jetzt das eine Jahr. Das Komische ist halt, wir gehen so vertraut miteinander um und er hat mir auch schon einige Sachen mitgebracht und hat auch schon einiges gemacht, wo er früher nie gemacht hätte. Wie läuft das denn so überhaupt? Er kommt dann zu dir nach Hause. Ja, dann reden wir erst und dann knuddeln wir halt, weil ich halt total knuddeliger Mensch bin, so romantisch halt. Und dann, hört mir auch immer zu und so, aber ich glaube eher, dass das alles nur Taktik ist und dann, dann wird halt gekuschelt und dann landen wir dann halt im Bett halt. Wie lange dauert denn so die Rede-, Knuddel-, Kuschelphase, bis ihr dann zur Sache kommt? Ungefähr eine Stunde. Also. Eine Stunde. Ja. Eine Stunde muss ja abends sich erstmal abrackern und dann geht's zur Sache. Ich lasse mir das gar nicht ran. Also ich versuche ja immer, dass es halt nicht so zum Sex kommt, weil mir das eigentlich eher in letzter Zeit unwichtig geworden ist, weil ich halt eher so knuddeln will und so. So, Sandra, jetzt glaube ich aber, dass du einen großen Fehler machst. Dass du dich auf diesen Mann so konzentrierst. Und dass du das überhaupt noch dazu kommen lässt mit diesem Sex und Knuddel und diesem ganzen Theater. Wenn der von Anfang an das so klar gesagt hat und jetzt nochmal so klar unterstrichen hat, kannst du dir den wahrscheinlich hundertprozentig von der Backe kratzen als, als Liebespartner, als richtigen Freund. Ja, ich weiß das ja auch alles irgendwo und jeder sagt mir, der verarscht dich und dass man, ja, ich weiß es, aber irgendwie, ich weiß, ich kann auch nicht Schluss machen, weil ich so an dem häng. Aber ich glaube, dass solche Verhältnisse funktionieren nur, wenn beide ganz klar für sich entschieden haben, ich will nur Sex. Punkt. Nichts weiter. Mhm. Und wenn einer anfängt, so ein bisschen Gefühle zu entwickeln, ist das Ganze hängt schief. Funktioniert das nicht mehr. Und ich glaube, jedes Mal, wenn er dann, wenn er bei dir war und er geht wieder weg und ihr hattet auch Sex miteinander, ist es für dich umso schlimmer, ne? Ja, schon. Also da bin ich halt erst glücklich, am nächsten Tag häng ich wieder da und sag, scheiße. Genau, ganz genau. Ja. Dann hast du ihn gehabt, du hast ihn gestreichelt, er war ganz nah, ihr wart intim, aber letztendlich ist das ja nur eine Fassade, eine Show. Und hinterher passiert dann doch wieder nichts. Dringender Ratschlag, dringender Tipp, Sandra, Finger von dem Mann. Keine Sexgeschichten mehr. Das habe ich schon so oft probiert. Aber du blockierst ja auch dein ganzes Leben damit. Du wirst ja auch wahrscheinlich gar nicht im Moment einen Kopf frei haben für vielleicht jemand anderen oder gar eine andere Beziehung. Ist so, ne? Ja, teilweise. Also ich sag mir, vor ein paar Wochen, wie gesagt, war ich ja schon so weit, dass ich halt zu ihm gefahren bin und da halt auf ihn gewartet habe. Gott sei Dank war er nicht da und das habe ich ihm halt alles erzählt und da war ich halt, ich habe gedacht, ich hätte dich halt in den verknallt und das war aber dann doch wieder nicht so. Mhm. Also ich kann schon nach anderen richten, nur nach anderen gucken und so. Aber wenn ich dann den sehe, dann denke ich mir, ach nee, und ja, und dann ist halt mir die Vertrautheit, was ich mit ihm habe, ist halt dann... Also, sagen wir es nochmal ganz klar, du bist eine kleine Bettmaus für ihn. Ja. Ne? Muss man so sagen. Und er bestimmt, wann was abgeht. Du kannst ihn, darfst ihn ja nicht mehr anrufen, kannst ihn ja gar nicht erreichen. Mehr bist du nicht für ihn. Nicht mehr und nicht weniger. So. Und das solltest du nicht weiter sein, Sandra. Wenn du dich, vor allen Dingen, wo du dich in ihn verliebt hast. Mach einen Schlussstrich darunter. Wenn du Sex haben willst, kannst du es woanders noch haben. Du willst ja gar keinen Sex von ihm. Du willst ja viel mehr von ihm. Kriegst du nicht. Also zurückziehen. Wenn es auch noch so schwer fällt. Ich weiß, sag jetzt nicht, es fällt unheimlich schwer. Ich weiß, dass das so super schwer ist. Aber irgendwann muss man ja, wenn man in einer solchen Lage ist, ja eine Entscheidung fällen. Und man muss sich immer wieder bemühen, die Entscheidung auch durchzuziehen. Hm? Ja. Alles Gute. Okay. Meine Liebe, toi toi toi. Mach's gut. Tschüss. Noch einen schönen Tag. Dankeschön, Sandra. Tschüss. Eva. 19 Jahre alt. Hallo Eva, guten Morgen. Ja, also mein wirklich großes Problem ist halt, dass meine Mutter Lungenkrebs hat. Dein Vater? Nee, meine Mutter. Deine Mutter? Hatte ich nicht richtig verstanden. Ja. Wie alt ist deine Mutter? 49. 49 auch erst. Mhm. Ja, und das ist, also, das wurde halt im September im letzten Jahr halt festgestellt. Mhm. Und da hieß es auch erst, also sie hat halt eine Chemotherapie gemacht, dass es zwar hart wird, aber dass sie es überstehen wird. Ist sie auch operiert worden? Nee, das nicht. Also das sie nicht. Hat halt zuerst halt so ein paar Metastasen gehabt, die man wirklich noch zählen konnte und die sind aber alle halt so schlecht gelegen, dass sich da überhaupt gar keiner traut zu operieren, zum Beispiel am Rückenmark, also bei diesen ganzen Nervensträngen und da operiert ja kein Mensch. Wie ist denn die Krankheit überhaupt aufgefallen? Ja, das war eigentlich ein, also da kann man so einer Metastase echt mal dankbar sein, weil das war halt deswegen, weil sie unheimliche Rückenschmerzen hatte. Mhm. Und dann ist sie wirklich von einem Arzt zum anderen gerannt und dann der 15. hat dann mal gemerkt, ja, das ist ja wirklich, also das ist Krebs. Mhm. Mhm. Und seitdem steht die Diagnose fest, dass sie Lungenkrebs hat. Ja. Dann hat sie eine Chemotherapie gemacht, hast du gerade erzählt. Er hat die angeschlagen. Ja, also die Ärzte haben gesagt, hey, das ist ja ein Wunder und sie wird es wohl schaffen. Mhm. Und dann schlug das aber absolut ins Gegenteil. Also mittlerweile könnte man wirklich sagen, das ist Endstadium. Mhm. Und also ich sage jetzt nicht, dass sie im Sterben liegt, aber das ist unglaublich schwierig. Also ihr geht es total scheiße, sie steht also wirklich absolut unter Medikamenten, also Morphium und sowas. Ja, hat sie denn danach nochmal eine Chemotherapie gemacht? Nee, gar nicht. Gar nicht mehr. Liegt sie im Krankenhaus oder ist sie zu Hause? Im Moment liegt sie im Krankenhaus. Und wie weit ist der Krebs fortgeschritten? Wie weit ist es gestreut? Also absolut. Also sie hat jetzt auch schon Probleme mit den mit dem Lymphdrüsensystem, so nennt man das, glaube ich. Also, also da kriegt sie andauernd, also sie hat zum Beispiel eine unheimliche Schwellung am Hals, das ist auch davon. Mhm. Und also und das ist ja eigentlich das sicherste Zeichen dafür, dass es, also dass der Krebs schon überall ist. Und man kann nichts mehr unternehmen, therapeutisch? Nee, also das, es war jetzt noch vor kurzem eine Rede von noch einer Chemotherapie, aber im Moment ist sie viel zu schwach dafür. Also wenn man die jetzt mit ihr machen würde, dann würde sie daran sterben. Und die quasi diese erste Chemotherapie hat das Ganze noch verschlimmert, kann man das so sagen? Hat das Ganze noch vorangetrieben? Also ganz ehrlich gesagt, da bin ich mir auch nicht wirklich sicher, weil ich blick da auch gar nicht mehr durch. Und ich muss mal ganz ehrlich sagen, also als Ärzte sollte man wirklich nicht so viel geben, weil das ich finde das total unglaublich, dass man erst sagen kann, ja, das ist ein Wunder und sie wird schaffen und dann nichts mehr macht und einfach sagt, ja, wir machen jetzt hier noch einzelne Bestrahlungen, aber das klappt schon so. Also ich bin eigentlich der Meinung, und das ärgert mich auch unheimlich, dass wenn man eine wirklich starke Chemotherapie gemacht hätte, meinetwegen, also das meint sie auch, da hätte sie halt ihre Haare verloren oder sonst was, aber dann wäre es weg gewesen. Mhm. Aber man hat erst gesagt, okay, machen wir eine leichte, erstmal so und dann mal gucken und ja. Mhm. Bist du die Einzige, das einzige Kind? Ja. Ja. Und was sagt dein Vater zu der ganzen Sache? Also meine Eltern sind geschieden, meine Mutter lebt jetzt mit einer Frau zusammen und ja, mein Vater, also sie haben zwar noch ein freundschaftliches Verhältnis, aber so, dass ich jetzt wirklich sagen könnte, mein Vater hilft mir total, so ist es nicht. Und die Freundin deiner Mutter, hast du zu der ein gutes Verhältnis? Ja, ja schon, also, aber meine, also die Freundin, die leidet natürlich auch unglaublich, also. Jetzt hat deine Mutter das ja auch aus heiterem Himmel quasi getroffen, diese Schwererkrankung. Letztes Jahr im September ist festgestellt worden. Wie geht sie denn mit diesem sehr schweren und schlimmen Zustand um? Ja, also ich würde sagen, dass sie erst, also ich bewundere sie eigentlich total, weil zuerst hat sie halt, also sie zeigt immer noch totalen Lebenswillen. Sie hat wirklich, sie ist noch verreist in der Zeit, sie wollte unbedingt nochmal nach Paris und sowas halt, das hat sie alles gemacht. Und da haben auch alle im Krankenhaus gesagt, das ist das Beste, was sie machen können. Ja. Und jetzt im Moment stehe ich so vor ihr und ich weiß eigentlich, dass sie das nicht schaffen wird. Ich weiß das eigentlich und ich bin eigentlich nicht so jemand, der dann die Hoffnung schnell aufgibt oder sowas oder der nicht optimistisch sein kann, aber also, ihr Zustand sieht sehr bedenklich aus und sie macht einen sehr, sehr, sehr schwachen und angeschlagenen Eindruck. Ja, aber der Punkt ist, das wollte ich so sagen, also zum Beispiel gestern stand ich so vor ihr und sie meinte so zu mir, Eva, weißt du was, gestern dachte ich echt, das sieht total scheiße aus, aber heute weiß ich werde es packen und das tut mir so unheimlich leid, weil ich weiß, sie wird es nicht schaffen. Hat ein Arzt dir das denn gesagt? Hast du mit Ärzten gesprochen? Ja, also der hat auch ganz klar gesagt, das ist Endstadium und das wird kein Jahr mehr sein. Und deine Mutter hat Hoffnung und denkt, sie schafft es noch? Ja. Habt ihr vor der Krankheit oder jetzt, nachdem es so eskaliert ist, redet ihr über einen eventuellen Tod, über das Ableben? Nee, eigentlich gar nicht. Also das tut mir auch unheimlich leid. Ich habe, also gestern saß ich da einfach und ich musste einfach weinen und dann hat sie mich in den Arm genommen. Das fand ich total schön, weil das war wieder so, ja, du bist meine Mama und so ist das halt. Aber eigentlich weiß ich, dass ich sie jetzt irgendwie... Das bist du die Stärkere, ne? Genau. Okay. Und sie blockt immer total ab, also... Ich weiß es nicht. Also ich habe auch letztens mit der Freundin meiner Mutter gesprochen und wir haben so gesagt, scheiße, aber wie soll eigentlich die Beerdigung aussehen? Und wir wollen alles eigentlich so machen, wie sie sich das wünscht, aber sie redet halt nicht darüber. Also die Freundin deiner Mutter, mit der sie jetzt zusammenlebt, ja. Die sieht auch den Ernst der Lage und mit der redest du offen darüber. Ja. Ja. Also ich meine, jetzt mal was zu mir, also das ist also so, dass ich wirklich offen darüber rede oder dass ich das wirklich offen gehört habe, das ist noch gar nicht so lange her, weil da ärgere ich mich jetzt auch total drüber, weil ich bin mir ganz sicher, dass ich früher bestimmt besser mit meiner Mutter darüber sprechen hätte können. Als sie noch fitter war. Genau. Und ich habe immer so gedacht, ach, wenn ich das nicht erwähne und wenn ich darüber nicht rede, dann passiert das auch nicht. Also so. Aber sonderbar ist ja, dass ihre Freundin auch nicht mit ihr darüber geredet hat, offensichtlich. Ne? Ja, doch, die reden schon mehr darüber, weil sie halt richtig zwingt, in Anführungsstrichen, darüber zu reden. Weil das ja auch sein muss. Also manche Dinge müssen einfach geregelt werden jetzt. Dann habt ihr schon über die Beerdigung gesprochen. Ja, halt, wir haben es angeschnitten, also, aber so richtig. Stelle ich mir unglaublich, unglaublich schlimm und schwer vor, als Kind, als Tochter, wenn die Mutter im Sterben liegt oder noch nicht im Sterben, aber so in einer Endphase schon dann auch über solche Dinge zu sprechen. Ja, also ich möchte nämlich, wenn ich sowas anspreche, auch nicht irgendwie so sagen oder etwas vorgreifen oder so. Ich möchte es auch lieber noch ein paar Monate einfach so da liegen lassen, aber... Was machst du? Du machst ja eigentlich so einen sehr, sehr starken Eindruck und klaren Eindruck. Ich könnte mir vorstellen, dass du auch deine Stunden und Minuten hast, wo du ganz, ganz traurig bist und innerlich zusammenfällst. Bei wem weinst du? Eigentlich alleine. Also nicht, weil ich irgendwie keinen hätte, sondern einfach, weil... Ich weiß nicht, ich kann es irgendwie nicht. Also im Moment fühle ich mich immer so, also... das, also das Tollste wäre jetzt, wenn mich irgendjemand so antippen würde und sagen, hey, das war echt nur ein Traum. Mhm. Also so fühle ich mich im Moment, dass, ja. Aber ich glaube, das Allerbeste, was du im Moment tun kannst, tust du auch. Nämlich du stehst deiner Mutter vollkommen zur Seite, du besuchst sie, du bist ihr Halt. Du bist da, du bist vielleicht sogar in einem gewissen Maße auch noch fröhlich, manchmal, soweit du das kannst. Ja. Sicher, gestern hast du geweint, sagst du, aber du bist da. Und das ist das. Ist die Beziehung zu deiner Mutter immer eine sehr enge gewesen? Ja, Mutter? Immer. Ja. Mhm. Also klar, es gab auch immer, also jedes Kind hat dann so Phasen, wo das nicht so toll ist, also Pubertät und so, aber klar, so, wirklich, also das war immer, das war super. Ich glaube wirklich, das Einzige, was man in so einer traurigen Zeit machen kann, ist, dass man rigoros dann für den Menschen da ist, der einen vielleicht demnächst verlassen wird. Ja, das stimmt. Mhm. Damit dieser Mensch einfach auch diese Einsamkeit, die ihn vielleicht überkommt, oder die Angst, die ihn überkommt, etwas abgemildert kriegt durch die Liebe dessen Menschen, den er vielleicht auch sehr gerne hat. Ja, das stimmt schon, ja. Hast du Angst vor den nächsten Wochen und Monaten? Ich habe unglaubliche Zukunftsangst, ehrlich gesagt. Mhm. Also erstmal für meine Mutter, das ist ja total klar, was passiert mit ihr. Mhm. Und dann aber auch wirklich, also ja, wenn ich das mal so sage, ganz egoistisch gedacht, was passiert mit mir? Mhm. Weil wo werde ich wohnen? Mhm. Und ich habe jetzt gerade mein Abitur gemacht, ich werde jetzt anfangen zu studieren. Und was wird überhaupt aus mir? Das ist wirklich, also ja. Weißt du denn, dass du als Ansprechpartnerin die Freundin deiner Mutter behalten wirst? Ja, das auf alle Fälle. Ist ja auch schon mal wichtig, ne, dass du da eine Stütze, einen Halt hast. Also so, eigentlich, es fehlt mir, ich meine, ich habe auch Freunde, mit denen ich darüber reden kann und sowas, bloß es ist einfach, ja, total, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, weil ich kann dir das jetzt zwar erzählen, wie das abgelaufen ist und so, und ich kann auch die Situation schildern, aber was wirklich in mir vorgeht, das weiß ich selber im Moment gar nicht. Ja, das glaube ich auch, das, daher auch die Wirkung nach außen, dass du so tough redest, ne, und so, aber eigentlich ist es in dir wahrscheinlich ganz chaotisch und ganz traurig und manchmal, und vielleicht bricht erst alles zusammen, wenn es dann passiert ist und die Traurigkeit dann über dich kommt. Das wird eine sehr schwere Zeit werden demnächst. Ja, ich weiß. Möchtest du vielleicht ein paar Worte mit meinem Psychologen noch reden? Ja, also, okay. Nein, ich will es dir nicht aufreden. Nee, also, klar, also ich habe sowieso mal daran gedacht, ob ich vielleicht mal was für eine Therapie mal anfangen sollte. Okay, da kannst du ja vielleicht so ein paar Worte einfach mal auch ihn fragen, wie man das macht. Und vielleicht wäre das auch ganz gut für dich, damit du einen besseren Halt bekommst, in den nächsten Monaten so etwas zu machen. Ja, okay, danke. Kann er dir vielleicht ein paar Tipps geben? Ja. Von Herzen alles Liebe. Ja, danke schön. Alles Liebe, Eva, auf Wiederhören. Ja, tschüss. Tschüss. 1.33 Uhr und 43 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. Und 24 Sekunden, hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht haben wir eine Freithemennacht, eine offene Sendung. Und wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Nadine begrüße ich herzlich jetzt und Nadine ist 20 Jahre alt. Hallo. Hallo, guten Morgen. Ja, hallo. Hallo, Nadine. Ich möchte so gerne über perverse Anmachen auf der Straße sprechen. Über perverse Anmachen auf der Straße? Ja. Daraus schließe ich, dass dir üble Dinge schon passiert sind, oder? Ja, heute Abend. Heute Abend, gerade eben quasi. Ja, um 19 Uhr. Um 19 Uhr, erzähl mal. Ja, ich bin mit meinem Sohn, der ist 6 Monate, bin ich von da nach da gefahren im Zug. Im Zug? Ja. Und dann saß da schon dieser komische Typ. Hat er mich um Taschentuch gefragt. Dann sag ich ihm, nein, ich hab keins. Und dann ist er ausgestiegen, das habe ich aber nicht so richtig mitgekriegt. Und dann ich dann auch, und dann stand er da wo am Kiosk. Und dann bin ich dran vorbeigelaufen, hab meinem Kleinen die Mütze gerichtet. Und dann stand er da immer noch. Ja, und dann bin ich losgefahren, weil es auch im Ström geregnet hat. Und dann kam er mir hinterher. Und dann hat er nur irgendwie gerufen, hallo, kann ich Ihnen mal eine Frage stellen? Ja. Und dann habe ich so gesagt, ja, das ist wohl mein Sohn, weil das ist im Moment die Frage, die mir immer gestellt wird. Mhm. Und dann sagt er, nee, nee, das wollte ich eigentlich nicht. Mhm. Dann sagt er, ob er denn mal meinen Bauch berühren dürfte. Wie bitte? Auf offener Straße? Ja. Ja, war ja keiner, keiner war da. In diesem Moment, als er das gefragt hat, wo hast du dich da genau aufgehalten? Auf dem Fahrrad. Auf dem Fahrrad? Mhm. Weil du gerade sagst, ich bin losgefahren. Ich dachte, das wäre noch in der Bahn gewesen, der Straßenbahn. Nee. Auf dem Fahrrad? Ja. War er denn dann auch auf dem Fahrrad oder wie? Ja, er war auch auf dem Fahrrad. Er fuhr neben mir. Er fuhr neben dir. Achso, mhm. Woher kam, hat er das Fahrrad gekriegt? Das hat er auch mitgehabt im Zug. Keine Ahnung. Achso, das war auch so ein Zug mit Fahrrädern. Mhm. Ah ja, er fuhr neben dir her. Der Kleine saß hinten, hinten drauf oder? Ja, irgendwie? Im Körbchen. Im Körbchen, ne? Und er fragte, während der Fahrt dürfte ich mal ihren Bauch berühren? Ja. Das ist ja krass. Ja, dann habe ich natürlich Nein gesagt und dann, ob er den dann wenigstens mal sehen dürfte, habe ich auch gesagt Nein. Und dann bin ich um die Kurve gefahren und dann auch schon ein bisschen schneller gefahren. Und dann kam er mir wieder hinterher. Mhm. Und dann hat er nur gesagt, ob ich ihm denn wo mal einen vorstellen würde, so, als ob ich einen Orgasmus hätte. Und das alles während des Fahrradfahrens? Ja. Das gibt's ja gar nicht. Ja, dann wusste ich erst gar nicht, was ich sagen sollte, weil ich auch Angst hatte, dass er mir irgendwie gegen mein Fahrrad trete, mhm, mit dem Kleinen. Mhm. Waren in weitem Bereich keine Leute zu sehen? Nee, keiner. Mhm. Aber wenn sowas ist, ist ja sowieso alles. Ja, ja. Und keiner sieht was. Ja, ja. Mhm. Ja, und dann wusste ich erst nicht, was ich sagen sollte, und dann habe ich einfach gesagt, verpiss dich. Mhm. Und dann ist er auch sofort abgehauen. Mhm. Ja, Gott sei Dank. Mhm. Ja, dann bin ich schnell zu meiner Mutter gefahren, mhm, und sie sagte mir dann, ich sollte eine Anzeige machen. Mhm. Ja, dann habe ich das auch gemacht. Mhm. Ja, und dann sind die Polizisten auch sofort losgefahren, haben geguckt, ja, aber nichts gefunden. Dann haben wir eine Anzeige gemacht. Mhm. Dann wurden mir ein paar Fotos gezeigt, mhm, von sämtlichen Leuten, mhm, aber da war er leider nicht dabei. Mhm. Mhm. Ja, und jetzt werden sie ihn weitersuchen. Jetzt werden sie weitersuchen. Passiert dir denn, du hast das ja als Thema so vorgeschlagen, passiert dir sowas öfter? Oder ist dir schon öfter passiert? Also mir ist schon mal sowas passiert, da wurde ich mit Baseballschläger bedroht. Das war dann noch eine Nummer härter, das Ganze. Ja, das ging dann auch übers Gericht. Ja. Ist denn was Schlimmes da passiert? Also jetzt dabei nicht. Mit dem Baseballschläger meine ich. Da ist nichts nicht Schlimmes. Nee, da haben sie uns nur bedroht, mehr ja, nicht. Ja. Hast du denn vorhin so ein bisschen, war da so eine Stimmung, dass du dachtest, oh, vielleicht kippt das vielleicht und der wird gewalttätig? Ja, hatte ich schon gedacht. Das hast du schon gedacht. Nachdem ich da dieses Wort da gesagt habe. Mhm, mh. Ich hatte eigentlich nur irgendwie Angst, dass er mir gegen Fahrrad tretet. Mhm, mh. Du bist währenddessen über eine Straße gefahren? Ja, auf dem Fahrradweg. Auf dem Fahrradweg, aber durch einen Ort, ne? Ja, also, ja. Also waren Häuser, so darauf will ich hinaus. Ne? Ja, ja. Hm. Er ist dann nochmal gut gegangen, Gott sei Dank. Ja. Gott sei Dank, ne? Aber das sind so Sachen, die man sich als Mann so gar nicht so vorstellen kann, ne? Dass die Mädels oftmals solchen Dämlichkeiten ausgesetzt sind, die nicht nur Dämlichkeiten sind, sondern die einen Angst und Bange werden lassen können. Ne? Ja. Ja, der wohnt auch noch hier in meinem Ort, wie ich mitgekriegt habe. Wie hast du das mitgekriegt? Woher weiß man das? Ja, weil ich habe ein Gespräch mitgehört. Was er da mit diesen... Ach so, aber dann müsste er doch auch recht einfach zu finden sein, ja, ne, über die Polizei. Ja, die Polizei auch. Die werden den kriegen. Ja, haben sie gesagt. Und du bist willens, die Anzeige weiter durchzuziehen. Na klar. Ja, so musst du es auch machen. Ja, wenn er was bei mehreren macht. Na klar, auf jeden Fall. Und irgendwann geht er vielleicht noch einen Schritt weiter, ne? Hm. Ja. Nadine, wir sind froh, dass es gut gegangen ist bei dir. Ja. Und dass ihr schön zu Hause sitzt und wohlbehütet und dich um dein Kind kümmern kannst. Alles Gute. Okay, tschüss. Danke. Tschüss. Ines, 19 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Ines. Oh, hallo Domian. Hallo Ines. Na, wie geht's? Soweit ganz gut. Weswegen rufst du an? Ich habe so ein paar Beziehungsprobleme mit meinem Freund. Ein paar Beziehungsprobleme gleich. Erzähl mal das gravierendste Beziehungsproblem. Fange ich einfach mal so von Anfang an an. Also wir waren beide meiner Drückerkolonne. Mhm. Also die wird von Türken geleitet, die sind auch nicht gerade die nettesten, muss man dazu sagen. Die in der Drückerkolonne, die? Ja, die Chefs davon, also die Türken. Genau, ja. Ich bin während eines Urlaubs schwanger geworden von ihm. Mhm. Und die Türken wollten auch gerne, dass ich das Kind abtreibe, wir konnten uns durchsetzen. Ich habe den Kleinen bekommen. Mhm. Und aufgrund dessen, meiner Schwangerschaft, hatten die mich dann auch rausgeworfen. Mhm. Und dann kurz darauf hat er Gott sei Dank dann auch aufgehört, mit viel Überreden und auch viel Streiten. Mhm. Habe ich mir gekriegt, dass er aufhören kann. Mhm. Er hat jetzt also auch wieder Arbeit in Aussicht und so, also als Bäcker wieder, was er früher auch gemacht hat. Ja. Und das Problem ist in letzter Zeit, wir wollen also auch nächsten Monat heiraten, nur wir sind in letzter Zeit nur noch dabei, uns zu streiten. Das ist wirklich aufs Übelste. Also das fängt mit Kleinigkeiten an. Das kann nur um den Abwasch gehen, als Beispiel. Mhm. Und wenn mir das jetzt nicht passt, dass er das sofort macht, denn er sagt, okay, ich wasche ab, und er macht es nicht sofort, in den nächsten 5 Minuten flippe ich aus. Aber das sagt ja auch schon, dass da ganz viel rumort in dir, ne? Sonst geht man ja gelassener mit sowas um. Ja, es ist halt irgendwie... Also ist doch viel Aggression da, von dir aus gegen ihn zum Beispiel. Ja, also wenn man streiten, ist es auch so weit, dass ich ihn wirklich aufs Übelste beschimpfe. Mhm. Also mit wirklich üblen Schimpfwörtern. Mhm. Also immer ausgelöst durch so Kleinigkeiten, sei es das Spiel, Kleinigkeiten, ja. Irgendwas. Und dann kommt es gleich in dir hoch und du legst los und bist richtig aggressiv dann auch. Ist er denn genauso drauf, oder? Nein, er ist ein sehr ruhiger. Also das Kind, also er kommt so wie das Kind. Das Kind ist ruhig und er hat auch diese ruhige Art. Ja. Wie erklärst du dir das denn, dass du so immer schnell auf 180 bist? Ich denke, das ist ein bisschen veranlagt von meiner leiblichen Mutter. Ja gut, ein bisschen veranlagt kann ja sowas sein, aber es muss ja auch noch konkretere Gründe haben. Ich glaube, dass ich vielleicht auch einfach Angst vor der Hochzeit habe. Warum hast du Angst vor der Hochzeit? Ja, sag mal. Also mit meinen zukünftigen Schwiegereltern komme ich sehr, sehr gut zurecht. Die mögen mich, ich mag die, das ist soweit alles geklärt. Mhm. Nur es ist halt auch, die haben eine riesen Verwandtschaft und dann so viele Leute, die ich auch teilweise noch gar nicht kenne, die natürlich alle an dem Tag dann auch anwesend sind. Mhm. Ach so. Das ist einfach Angst. Ach, das ist so das macht die Hauptangst aus, dass du mit diesen ganzen vielen fremden Leuten da konfrontiert wirst sein und auch nicht so genau weißt, wie du dich da verhalten sollst und sowas. Ja, auch unter anderem. Ist es auch die Angst, dass du dich dann ganz endgültig, fast endgültig binden wirst an deinen Freund? Oder nein, das gar nicht, weil ich konnte mir nichts Schöneres vorstellen, als ihn zu heiraten. Ach so. Heißt das, du kannst dir auch nichts Schöneres vorstellen, eigentlich, als mit ihm zusammen zu sein? Ja, eigentlich schon. Ist er eigentlich dein Traummann? Er ist es, da brauche ich nicht viel überlegen. Ja. Ich wurde oft enttäuscht, als er mir dann begegnet ist. Das war, es war eine andere Welt für mich eigentlich. Also du liebst ihn wirklich von ganzem Herzen? Genau. Ja. Und dann dennoch schimpfst du ihn immer wieder aus und bist aggressiv auf ihn? Und gegen ja, wenn wir uns dann streiten, das ist das meiste, was mich ärgert. Er nimmt seinen Autoschlüssel und haut ab. Ja, vielleicht ist das aber auch so. Er bleibt dann auch 2-3 Stunden weg und ich weiß nicht, wo er ist, mache mir dann natürlich nach einer halben Stunde mindestens meinen Kopf darüber, warum musste es jetzt wieder so weit kommen. Aber vielleicht ist es auch ganz gut so, wenn er nämlich auch noch so impulsiv wäre und dann hättet ihr ständig die Schreierei und es wäre vielleicht noch schlimmer. Das ist ja seine Art, darauf zu reagieren, ne? Dass er dann einfach sich zurückzieht und weggeht. Vielleicht wäre es einfach auch an dir, Ines, dass du einfach mal ein bisschen mehr dich so in den Griff nimmst, dass du eben nicht wegen jeder Kleinigkeit denn loslegst. So behandelt man doch keinen Menschen, den man so gerne hat und so lieb hat. Da muss man doch ein bisschen mehr Selbstdisziplin haben. Ja, ich versuche es ja auch, dass ich nicht mehr so oft aufschlippe. Also die letzten 1-2 Tage gingen dann schon so einigermaßen. Mhm. Also ich glaube, wenn man so ausflippt, dass das immer doch tiefere Ursachen hat. Ich glaube, du musst versuchen, einfach das herauszukriegen, was dich da so hintergründig aggressiv auf deinen Freund macht. Dass du das rauskriegst. Das nur zu erklären mit der Veranlagung von der Mutter, glaube ich, reicht noch nicht aus. Da musst mit der habe ich ja eh nichts mehr zu tun. Ja, und da musst du was dran machen, wenn dir was an dem Mann wert ist und an diesem Menschen wert ist. Man muss immer die oberste Gesetz haben. Einen Menschen, den man liebt, muss man gut behandeln. Finde ich. Ist doch auch, sollte man auch. Ja. So, und jetzt noch ein Satz zu der Hochzeit. Du wirkst ja nun wirklich alles andere als schüchtern oder scheu, jetzt auch hier in dem Gespräch mit mir. Da kommt das war früher nicht so, das erst seit ich ihn kenne. Ja, ich war früher sehr scheu. Na gut, aber jetzt bist du es nicht mehr. Guck mal, stell dir mal vor, was du gerade hier im Moment machst. Du redest ja nicht nur mit mir. Du redest zwar nur mit mir, aber wer das alles jetzt mitkriegt? Und du bist ganz öffentlich, zumindest mit der Stimme. Den Mut hast du auch gehabt. Da wirst du doch mit so ein paar Verwandten zurechtkommen auf der Hochzeit. Was kann es sind dann auch ein paar dabei, die sind, wie soll ich das sagen, konservativ, ein bisschen, die haben eine Menge Kohle, sage ich jetzt mal. Ja. Anhand dieser Kohle haben die ihre Nase irgendwo gegen den Himmel gerichtet. Mhm. Ja, da muss man sich aber ein bisschen durchsetzen. Du kannst ja jetzt auch nicht nur aus Ängstlichkeit diesen Leuten gegenüber die Hochzeit sausen lassen, ne? Und alles zurückdrehen. Das geht ja auch nicht. Also da musst du einfach ein bisschen selbstbewusster noch werden, Ines. Nach dem Motto, ich werde versuchen. Das ist mein Ding, das ist meine Ehe Und wenn ihr mir dumm kommt, dann kriegt ihr eine dumme Antwort und dann sehen wir uns einmal auf meiner Hochzeit und dann sehen wir uns auch nie wieder. So eine Einstellung musst du haben. Ja, ich weiß noch, wenn es mit den Streiten weitergeht, dann wird diese Ehe von vornherein vom Scheitern verurteilt. So, deswegen musst du da, das ist das Allerwichtigste. Du musst an diesem Streiten was verändern. Du musst rauskriegen, woher das kommt. Ich würde gerne auch nochmal, weil ich habe so ein bisschen ein ungutes Gefühl, weil ich denke, dass da vielleicht doch noch irgendwas so im Hintergrund brodelt, was du selbst nicht so richtig weißt, dass du mit meinem Psychologen noch ein paar Worte redest. Okay. Ja, machen wir das so. Du legst auf und Peter ruft dich gleich an. Okay. Alles Gute. Gut, danke. Tschüss. Schön. Tschüss. Tschüss. Ich glaube, jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Wir haben 1.46 Uhr. Dass ich mal, in dieser Sendung kann man ja ab und zu auch mal so ein bisschen was Privates machen. Nicht richtig Privates, aber ich gratuliere ja ganz gerne so meinen Mitarbeitern zum Geburtstag, wenn die Geburtstag haben oder wenn die irgendwas Tolles gemacht haben. Ein Mitarbeiter von mir, der hat heute einen tollen Tag. Der ist nämlich Magister geworden, hat das geschafft. Das ist Tim Stienauer. Und dem möchte ich recht herzlich gratulieren. Alles Gute. Jetzt machen wir weiter im Text hier. Und ich bin verbunden mit, frage ich in meine Regie, ach, mit Klaus. Mit Klaus. Klaus ist 19 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Dominik. Hallo, Klaus. Ja. Dein Thema. Ja, wie fange ich an? Es geht um meine Ex-Freundin, Ex-Verlobte. Ja. Ja. Und was ist mit ihr? Ja, die habe ich mehrmals geschlagen, bedroht. Mhm. Ja. Wie lange wart ihr zusammen? Circa 1,5 Jahre. Jetzt seid ihr nicht mehr zusammen? Nein. Und ihr seid deshalb nicht zusammen, weil du so viel Scheiße gebaut hast? Ja, genau. Mhm. Wie oft hast du sie geschlagen? 10-12 Mal. Ganze Menge, ne? Ja, regelmäßig eigentlich. Wie heftig hast du sie geschlagen? Wenn man so blaue Schäcke hatte, sie eigentlich immer. Ist sie zu Boden gefallen? Ja, auch. Hast du sie ins Gesicht geschlagen? Ja. Was war denn der Auslöser für diese Gewaltattacken? Ja, das erste Mal, als sie mir fremd gegangen ist. Mit meinem eigenen Cousin. Während ich auf der Arbeit war. Gut, da kann man ja sauer sein, aber das berechtigt einen noch nicht, den Partner dann zu prügeln. Ne? Ja, das weiß ich und es tut mir auch alles sehr leid, was ich getan habe. Gab es denn zum Schluss nochmal einen Höhepunkt, an dem sie dann gesagt hat, jetzt ist Schluss, ich gehe? Ja, das war jetzt schon mehrmals so. Das letzte Mal vor 3 Wochen, da habe ich sie wieder grob angefasst. Aber nicht geschlagen. Und da hat sie ihre Sachen gepackt und ist dann gegangen. Das heißt, ihr seid auch noch gar nicht so sehr lange getrennt voneinander? Nein. Habt ihr zusammen gewohnt? Ja. Jetzt sitzt du da und Asche auf dein Haupt, ne? Ich höre es schon in deiner Stimme. Das tut dir leid. Es tut mir sehr leid, ja. Aber ich verstehe dann nicht, Klaus, wenn dir das jetzt so leid tut, dann muss es dir doch vorher auch schon mal leid getan haben. Warum hast du es dann immer wieder getan? Ja, wenn ich das wüsste, dann wäre mir ein Vielen geholfen. Hast du ein... Ja? Ich weiß einfach nicht. Ich habe auch in letzter Zeit sehr oft getrunken. Mhm. Ist das denn immer passiert oder vor allen Dingen passiert, wenn du getrunken hast? Nein, nicht nur. Das heißt, du hast ja auch im nüchternen Zustand geschlagen. Ja. Wegen meiner krankhaften Eifersucht. Ja, das habe ich auch angezeigt. Das auch noch. Ja. Zu Recht auch, ne? Ja, natürlich zu Recht. Zu Recht. Das heißt, wenn man jetzt so in einem normalen Zustand mit dir redet, bekennst du alle Schuld und du sagst ganz radikal, dass es dir leid tut. Ja, natürlich. Und im gleichen Atemzug sagst du, ich habe aber nichts dagegen tun können, es überkam mich dann so. Ja. Und du weißt nicht, woher das kommt und woher diese Wut, diese Gewalt in dir entsteht. Genau so. Mhm. Und ich liebe die Frau. Ich liebe sie wirklich. Ich würde für sie alles tun. Das klingt völlig absurd, du weißt, ne? Ich habe gerade der Ines schon so, die nur ab und zu mal aggressiv gegenüber ihrem Freund ist, gesagt, man, einen Menschen, den man liebt, zu dem ist man doch immer nett oder sollte man so viel wie möglich nett sein? Wie kannst du denn eine Frau, die du so liebst, so zurichten? Das weiß ich leider nicht. Mhm. Ich war auch zeitweise in psychologischer Behandlung, deswegen. Es hat auch nicht sehr viel gebracht. Mhm. Hast du denn da so einen inneren Kampf mit dir auch gefochten, immer wieder, dass du dann doch gegen dich angegangen bist? Oder? Ja. Ja, sehr oft. Mhm. Und ich weiß nicht, bevor ich geschlagen habe, hatte ich eine riesen Wut in mir. Mhm. Aber danach, da war ich wie am Boden zerstört. Mir tat alles super leid. Und hast du denn mal versucht, irgendwie, es gibt ja so Tricks, dass man, wenn man merkt, dass man jetzt so in Fahrt kommt, dass man dann sich vorher überlegt, in dem Moment, wo du in Fahrt kommst, machst du das und das. Zum Beispiel, dass man sofort die Wohnung verlässt oder irgendwas. Hast du dir so Strategien da vielleicht auch mal für dich ein bisschen überlegt? Nee, bisher noch nicht. Mhm. Jetzt ist es eh zu spät. Es ist insofern nicht zu spät, weil dieses musst du an dir ja verändern, Klaus. Wenn sich da nichts verändert, passiert genau der gleiche Mist wieder bei einer anderen Beziehung, mit einer anderen Frau. Ja, das ist ja, vorher ist mir nie passiert, nie. Es ist nur mit dieser Frau passiert? Nur mit dieser Frau. Mhm. Und ich habe mich bisher auch noch an keine Frau so geklammert wie an die. Mhm. Ist sie dir denn noch öfter fremdgegangen als das eine Mal? Ja. Mhm. Ist ja dann auch kein Wunder, dass sie das gemacht hat. Ja klar, ich habe sie sozusagen in die Arme der anderen getrieben. Nochmal gefragt, bevor du mit der Frau zusammen warst, hast du nie eine Frau vorher geschlagen? Nein, nie. Und auch so mit Jungs, mit Kumpels auch nicht schnell so mit der Hand, mit der Faust dabei? Nein. Auch nicht. Mhm. Also, ich bin absolut kein aggressiver Mensch. Aber Klaus, das deutet ja dann schon darauf hin, dass das sehr mit dieser Beziehung zusammenhängt. Und auch mit dieser Frau, was die in dir wiederum bewirkt. Damit will ich nicht die Schuld der Frau zuweisen, weiß Gott nicht, sondern die liegt eindeutig bei dir, aber es liegt in der Beziehung begründet, glaube ich. Du warst in einer psychologischen Behandlung, hat man darüber nicht geredet? Nein. Da habe ich nur so Mittel gespritzt bekommen, täglich. Mhm. Und auf Dauer wurde mir erst so viel. Ja. Klingt auch nach einer schlechten Behandlung. Ich finde, dass man genau über solche Dinge ganz ausführlich reden muss. Das können wir natürlich jetzt hier im Rahmen der Sendung in ein paar Minuten nicht machen. Deswegen möchte ich auch dich jetzt nochmal verweisen, wie gerade ein paar Anrufer auch, an meinen Psychologen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz, ganz klares psychologisches Problem auf deiner Seite. Du willst ja was verändern, ne? Natürlich. Du willst was verändern, du weißt nur nicht wie. Und das heißt, du musst jetzt irgendeine Technik an die Hand, muss man dir an die Hand geben, damit du das kannst. Ne? Peter heißt mein Psychologe. Mhm. Du legst auf und der Peter ruft dich gleich an. Vielleicht nicht sofort, weil er noch zu tun hat, aber in der nächsten halben Stunde, sagen wir es so. Okay? Okay. Klaus, alles Gute. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Danke. Tschüss. Bianca, 24 Jahre, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Bianca. Und zwar hattest du vorhin eine Anruferin, deren Mutter an Krebs erkrankt ist. Ja, Lungenkrebs, ja. Ja, und ich kann das sehr gut nachvollziehen. Mein Sohn ist mit 8 Monaten an Krebs erkrankt. 8 Monaten? Ja, und hat auch eine Chemotherapie bekommen. Und ich kann sie sehr gut nachvollziehen, warum sie sich fragt, warum die Ärzte nicht sofort eine stärkere Chemotherapie angewandt haben. Mhm. Sie dürfen es nicht. Also es muss erst diesen geregelten Gang gehen, diesen normalen Gang halt mit den Chemotherapiemitteln, die sie zur Verfügung haben. Mhm. Und mein Sohn ist jetzt 5 und der hat 2-mal Chemotherapie bekommen. Es gibt ja dann immer noch eine Ausweichmöglichkeit, wenn die ersten Chemotherapiemittel nicht anschlagen. Der ist jetzt 5 Jahre mittlerweile. Der ist jetzt 5 Jahre. 5 Jahre. Ja. Also bin ich auch ganz stolz drauf und mein Sohn hat halt eine ganz seltene Art von Krebs gehabt. Mhm. Der hat die Lymphknoten befallen gehabt. Mhm. Also der Maurice, der war von Hals an bis zum Becken voll mit Metastasen. Und ja, dadurch hat er einmal die Chemotherapie bekommen, über ein 3-4 Jahr lang. Mhm. Dieses kleine Kind. Dieses kleine Kind, ja. Also das war für mich auch sehr schlimm, deswegen verstehe ich sie auch, wo sie sagte, sie wüsste nicht, wo sie steht. Ich weiß es heute noch nicht genau. Ich habe halt sehr viel mit Bekannten und Verwandten drüber gesprochen, dass ich da auch irgendwie ein bisschen mit zurechtkam. Und nun muss dieses kleine Kind ja viel, viel durchgemacht haben. Ne? Ja. Jetzt ist er 5 Jahre alt. Wie geht es ihm denn jetzt aktuell? Jetzt aktuell geht es ihm sehr gut. Der Maurice hat vor 2 Jahren eine Knochenmarkstransplantation bekommen. Ja, da hatten wir erst halt auch Angst gehabt, dass es nicht klappt, weil es halt 50-50 ist bei so einer Sache dann. Und ihm geht es heute sehr gut, also 1,5 Jahre danach. Und wir sind immer noch guter Hoffnung. Es kann immer wieder was auftreten. Ach, es kann immer noch mal ausbrechen. Ja. Weil sie bekommen ja dann eine Hochdosis Chemotherapie und Bestrahlung am ganzen Körper. Das heißt, du hast 5 Jahre hinter dir jetzt, die wahrscheinlich die schwersten deines Lebens waren. Ne? Ja. Du wolltest mit dem Anruf auch sagen, also letztendlich der Anruferin vorhin sagen, dass dieses Verfahren relativ normal ist. Ja, es ist sehr normal. Man dann als Patient oder als Angehöriger daneben steht und denkt, warum denn nicht so und so und so gleich? Ne? Genau. Also wir hatten, ich war ja auch noch jung, wo ich den Kleinen gekriegt habe. Deswegen, ich war in ihrem Alter. Und für mich war das auch ein Hammerschlag irgendwie. Und ich bin auch zusammengebrochen. Und sag mal, wie viel Zeit hat denn dieses kleine Kind im Krankenhaus verbringen müssen in seinen 5 Lebensjahren bisher? Insgesamt würde ich sagen, hochgerechnet 3 Jahre. 3 Jahre im Krankenhaus? Ja. 3 Jahre. Mit Unterbrechung. Jetzt ist er 5, da kann man ja schon ganz gut reden mit so einem Kind. Ja. Versteht er, dass er so schwer krank war und auch noch vielleicht immer noch ist? Er versteht es. Meistens sind diese Kinder ja viel weiterentwickelt als normal gesunde Kinder, ne? Weil sie das stimmt. Ja. Viel mehr schon durchgemacht haben und auch eben auch anders gelebt haben, ne? als das Durchschnittskind. Ja, also mein Sohn, der ist von der Sprache her sehr weit entwickelt. Ja. Außer halt, er hat ein paar Mankos mit der Motorik. Aber sonst ist er sehr gut entwickelt. Kann er denn jetzt so im Moment so alles machen, was ein 5-Jähriger macht? Oder musst du vorsichtig sein? Gibt es Dinge, auf die du Rücksicht nehmen musst? Also jetzt darf er alles machen. Wir waren vor einem Monat, wo es so schön war, auch das erste Mal mit ihm im Schwimmbad, was er auch noch gar nicht kannte. Er durfte auch so nicht im Kindergarten. Das darf er jetzt auch und er ist ziemlich glücklich darüber. Und er geht auch dann, wenn er in die Kita geht, geht er richtig auf. Tolles Erlebnis, zum ersten Mal ins Schwimmbad, ne? Wahrscheinlich für ihn. Ja. Und er wird dann auch in die Schule gehen nächstes Jahr? Ja. Und das soll dann seinen normalen Gang nehmen, alles. Sollte es. Hoffen wir sehen. Hoffen. Ja. Liebe Bianca, die Sendung ist gleich zu Ende. Ja. Ich danke auch für deine Rückmeldung, weil das macht sich ja dann vielleicht auch vielen ein bisschen Mut. Das erklärt, dass Menschen, die in ähnlicher Weise betroffen sind. Ja, also die müssen sich einfach durchbeißen und sagen, es ist so richtig, weil man kann nichts machen. Man steht daneben und weiß gar nichts. Das wünsche ich dir, deiner Familie und deinem Kleinen von Herzen alles Gute. Dankeschön. Dass sich all die vielen, vielen Mühen gelohnt haben und dass er ein gesundes und schönes Leben wird leben können. Danke. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss, Bianca. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. In der Technik war Kerstin Klinger und morgen haben wir unser Thema, ein besonderes Thema, wie ich vorhin schon gesagt habe, wie Wunder und Zauberei. Seid ihr konfrontiert worden in eurem Leben schon, in Berührung gekommen mit Wunder oder mit Zauberei, mit Voodoo, mit Hellsehen, mit Geistern, mit Engeln? Oder habt ihr vielleicht durch ein Wunder überlebt oder seid durch ein Wunder irgendwie davongekommen bei einem Verbrechen, wie auch immer? Morgen, 1 Uhr Radio 1 Live, WDR Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute und schöne Nacht und sage ciao.